Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Loud. Lässig. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Heute mit Neptunica, eine Stunde lang an den Plattentellern. Und wir legen los mit BB Close und Ego. Dieser Track führt euch direkt in den Club. Ist richtig schöner, druckvoller House, treibender Beat, hypnotischer Groove, macht absolut Spaß. Und direkt danach gibt's für euch Sandro Silva und Julian mit Chris Crone und In Another Life. Die haben so ein bisschen melodische Euphorie mit klappiger Intensität verbunden. Das ist auf Sandro Silvias Label Avanti produziert und ist richtig schick geworden. Außerdem Thomas Schwarz gleich für euch im Club-Ding. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Sonntag ab 22 Uhr. been alone. I'm missing what can't be found till you're around. How could we be strangers for so long? And now that you're all I care about, if I had another life, you'd still be the reason why all my nights never seem to end. If I had another life, lost between a thousand eyes, I would find you over again. You know it is, and it was always you. Cause I'm still sitting right next to you in another life. In another life. Thomas Schwarz ist ein Slowburner, aber definitiv ein Burner. Cem Setskin jetzt für euch im Clubding mit All Right ist ein 120 BPM Ding, pulsiert, danced, ist als Single am 17. Oktober rausgekommen und tatsächlich toll, denn der Groove ist schön knackig, finde ich, taugt definitiv für ins Clubset, würde ich auflegen, wenn ich DJ wäre. Direkt danach gibt's Medusa und No Sleep für euch, exakt 8 BPM schneller, also 128 BPM. Ist so ein pulsierender Groove, dunkle Club-Atmosphäre, hebt so das Dancefloor-Bewusstsein über den Schlafzustand. Macht Spaß beim Hören, gleich für euch im Clubding. nothing tomorrow, but we're alright. That's when we forget just who we are. Make us come together and it's alright. That's when you remember who you are. Overthink tomorrow when we're alright. That's when we forget just who we are. Make us come together and it's alright. That's when you remember who you are. Sleep. Clubding. Clubding. Die heißesten elektronischen Tracks. Check this out. Ihr hört Dizzy von Deep Friction bringt euch so einen pulsierenden Tech-House-Groove. Schöne Treibkraft. Ist ein idealer Track, wenn man dann so merkt, so ist ein bisschen eingeschlafen auf der Tanzfläche, ich möchte mal kurz Gas geben, noch einmal kurz durchwirbeln. Dann legt man genau diesen auf, zu später Stunde. Jetzt für euch im Clubding DJ Antoine, Matt Mark, Sergio Trellini und Matt Way mit Johnny Joint. Show me. Diese Schweizer Dance-Veteran-Legende DJ Antoine vereint sich mit dem langjährigen Kumpel, Produzentenpartner Matt Mark, der heißt in Wirklichkeit Fabio Antoinami. Ist so ein aufstrebender italienischer DJ-Produzent, Sergio Trellini auch noch mit dabei und der neuen Generation im House-Game Matt Way. Zusammen ist das Ganze schön energiegeladen worden. Club-Hymne, Show Me hat man einfach mal vollgenommen und dann mit so mitreißenden Beats und Tanzflächenenergie füllen. Ganz tolles Ding geworden. Direkt danach Leighton Giordani, Genesi und Be No Rain. Call You Back für euch gleich im Clubding. Bisschen düster treibender Tech House.

Roberto Pacha im Clubding, Arietta, Future Indie Dance Track voller, ja, schöner Synth-Spannung, ist auf dem Label Dynamic Music veröffentlicht worden. Und davor habt ihr Leighton Giordani, Genesi und Bino Rain mit Call You Back gehört. Ja, das war so ein bisschen experimenteller, aber schön auf jeden Fall. Jetzt für euch noch zwei Tracks, Liz, No Broke Boys und Matteo Cole mit Can't You Hear Me, gleich im Clubding. Matteo Cole, Can't You Hear Me, gehört im Extended Mix. Und direkt davor Liz mit No Broke Boys, läuft von Disco Lines und dem anderen schon sowieso in der Playlist rauf und runter, ist jetzt in der Edit rausgekommen, die wollten wir euch nicht vorenthalten. Jetzt für euch eine Stunde lang ein Künstler in the Mix und das ist jetzt heute Neptunica. Hamburger DJ und Produzent, steht für melodischen Dance Sound, so zwischen Future House, Slap House und Pop ist das. Millionen Streams, Remixe für Stars wie Capital Bra oder Lena, also sich schon längst etabliert und definitiv eine Stunde wert zuzuhören, jetzt gleich im Clubding. Oh, No. If you want me, tell me that I'm the one. Say that you're.

We'll be right back. my chérie. un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Tu l'as, tu l'as. Je t'en prie.

shut up. Turning the lights out, burning the candles. You better